Anlässlich des 56. Jahrestages des Beginns der Führung der Sungun-Revolution durch Genossen Kim Jong-il fanden am 16. und 17. August in den 10 Zweigstellen des äthiopischen Nationalen Kim Jong-ilismus-Student-Komitees wie in Bolle und Gulale die Seminare über seine Verdienste statt. Und zum Tag von Sungun brachte die iranische Zeitung Iran News vom 21. August mit dem Foto vom Genossen Kim Jong-il einen Sonderbeitrag.